Kommen wir zum nächsten Antrag, Zeile 128, Transparenz. Da ist auch schon was verlinkt, das finde ich hervorragend. Der Matthias B. und der Kai haben da geschossen. Kai. Ja, was ist das? Das ist ein kleiner Antrag, da stehen zwar viele Punkte drin, aber es ist ein kleiner Antrag über Dinge, die eigentlich relativ klar sind, die eigentlich, denen eigentlich nirgendwo widersprochen wird. Also zum Beispiel, was die Gutachten betrifft, gab es Gespräche, wo dann gesagt wurde, naja, es hat halt niemand nachgefragt, dann werden die auch nicht veröffentlicht. Da will ich halt einfach sagen, naja, wenn das so ist, dann macht doch eine Regel draus, veröffentlicht die Dinger. Die Parlamentsdatenbank, da geht es um Usability, da geht es darum, zusammenzufassen, wie man an die Suchergebnisse kommt. Und ist auch kein großes Ding, ist einfach nur eine Verbesserung. Und was die Protokollierung der Ausschusssitzungen angeht, ja, es gibt noch Ausschusssitzungen, die werden nicht protokolliert, das sind die Unterausschüsse. Und auch da, wenn es dann drauf ankommt, wenn man dann sagt, hey, lass uns das doch protokollieren, dann sagt alles, ja, müssten wir eigentlich machen und keiner weiß so genau, warum das jetzt. Man müsste mal. Ja, warum das jetzt nicht gemacht wird. Da ist dann allenfalls das Argument, ja, das haben wir eigentlich immer so gemacht. Von daher auch einfach da mal eine klare Regel, hey, wir machen das überall gleich und Friede. Also um mehr geht's nicht dabei. Danke, Kai. Moni, bitte. Ich halte den Antrag, so wie er vorliegt, nicht für in Ordnung, weil der Landtag nicht beschließt, was die Landtagsverwaltung hier tut. Das ist ein anderer Weg. Das geht über das Präsidium, über den Ältestenrat. Es geht da immer ums Geld und wir könnten einen Antrag stellen, dass er den Haushalt 2014 und zwar an den den Landtagshaushalt Gelder dafür eingestellt werden, um Protokolle schreiben zu können. Aber es ist nicht das, was letztendlich der Landtag beschließt. Ja, der Landtag der kann da beschließen, was er will, aber der Weg in was Landtagsverwaltung, was hier bestimmtes Prozedere, ist einfach ein anderes. Wir haben da gestern ja lang und breit in der Referentenrunde drüber diskutiert. Also das mit der Landesregierung ist eine Sache und das andere muss man sicherlich nochmal überarbeiten und genau gucken, weil ich glaube, das ist so einfach, ja, da werden zwei Sachen miteinander verschwurbelt, die man fein säuberlich voneinander trennen muss. Einmal das, was wir von der Landesregierung verlangen und das, was der Landtag hier macht. Und wie gesagt, dann müssen wir dann fordern, dass da Gelder eingestellt werden im nächsten Landtagshaushalt. Und wir sind ja in dem Diskussionsprozess, der Daniel und ich, wo es um Protokolle und um Veröffentlichung geht. Wir haben ja auch den Antrag gestellt im Arbeitskreis Geschäftsordnung, da ist das ja auch Thema. Wir haben auch dort den Antrag gestellt, halt die Anhörungen zu streamen. Wir hatten ja Erfolg damit. Den Plenarsaal werden gestreamt und von uns liegt der Antrag vor, auch die kleineren Anhörungen, zumindest in beiden größten Fraktionssälen, zu streamen. Das ist halt immer auch eine Frage des Geldes und dann müssen wir halt diesen Weg gehen und die Gelder für den nächsten Landtagshaushalt einfordern. Und ich glaube, das ist nichts, was wir jetzt über das Plenum beantragen sollten. Also für mich ist das einfach da der falsche Weg in dem Moment, weil der Landtag jetzt nicht, sage ich mal, beschließt und direkt die Landtagsverwaltung zu bestimmten Dingen zwingen kann. Danke, Moni. Der Maro möchte was sagen. Zur Vollständigkeit habe ich die Einschätzung von Gerhard gelesen, der, du darfst mir gerne widersprechen, wenn ich das missinterpretiert habe, aber gesagt hat, dass rein theoretisch die Möglichkeit bestünde, diesen Antrag so zu stellen, was nicht bedeutet, dass er sagt, dass der so gestellt werden soll. Habe ich das genau? So habe ich das korrekt aufgefasst? Die E-Mail ist ja heute mal rumgegangen. Zum Zweiten, die Landesregierung muss offiziell aufgefordert werden, diese Gutachten per Antrag herauszugeben. Ja, Sachstandsbericht oder ähnliches helfen da nicht weiter, weil es ist in diversen Ausschüssen auf der Tagesordnung. Ja. Ob man das jetzt voneinander trennt oder nicht, wie gesagt, ich hätte den Kai da an der Stelle gefragt. Der Kai wollte das in einen Antrag gepackt haben, also bin ich da so vorgegangen, bin dem Wunsch vom Kai danach gekommen. Ich würde da an der Stelle vielleicht insofern differenzieren, was hier drin steht, dass der Wunsch, den der Kai da äußert, absolut nachvollziehbar ist und ich denke, glaube ich, hier in der Runde auch vollkommen akzeptiert ist. Wenn jetzt ein anderer Weg gesucht wird, dann würde ich halt mir wünschen, dass, und da ist das Problem beim Ältestenrat, dass es relativ schlecht dokumentiert ist, eben witzigerweise, Und genau, dass das halt aber auch klar wird, dass wir konsequent diese Sachen nach außen tragen, weil dazu dient ja eigentlich dieser Antrag, so habe ich den Kai eben verstanden, dass wir uns dafür stark machen, das so zu tun. Zuerst der Harald, dann die Moni. Ich schlage vor, dass man den ja sinnvollen Antrag von, also technisch anders abfasst. Im Grunde genommen einmal, wir haben ja Gewaltenteilung. Auf der einen Seite richten wir die Forderung an die Landesregierung, die Gutachten zu veröffentlichen. Ich denke, das sollte der Antrag sein, der ins Plenum eingebracht wird. Das ist schlicht nur eine Trennung dann. Die andere Seite wäre die, was geändert worden werden soll im Rahmen des Parlamentsbetriebs. Was wir hier also im Moment haben in diesem Antrag ist, wir haben zwei Zielrichtungen, einmal exekutive Landesregierung und einmal die Landtagspräsidentin. Ja, wenn wir über Protokolle, Rhythmus, Stenografen und so weiter, was alles dort drin ist, reden. Das ist in der Satzung des Landtages NRWs im Detail und in der Archivordnung geregelt. Und dafür gibt es einen klaren vorgeschriebenen Weg, der auch in der Geschäftsordnung festgehalten ist. Diese Anträge und diese Verhandlungen und Gespräche sind im Ältesten, über den Ältestenrat dann unter Beratung des Präsidiums abzuwickeln und dann schlägt das Präsidium den Landtag möglicherweise dann eine Änderung vor. So, und das läuft ja im Moment, die Verhandlungen, was die Geschäftsordnung des Landtages angeht. Und ich würde deshalb vorschlagen, das alles sozusagen über Monika und Joachim in den Ältestenrat einzubringen und jetzt fürs anstehende Plenum ausschließlich die Forderung in einen Antrag zu gießen, Gutachten, Landesregierung veröffentlichen etc. Ja, also ganz einfach. Ja, das sind die ersten Forderungen, die ja hier festgehalten sind, der Landtag beschließt. Ich würde übrigens darüber hinaus davon abraten, in einem politischen Antrag spezifische Abgeordnete vor der Flinte zu nehmen. Das macht ehrlich wenig Sinn. Ja, selbst der wie steht hier, selbst der Abgeordnete Rainer Priggen kann an dieser Stelle nicht abstreiten. Ja, würde ich empfehlen zu streichen. Alles Danke, gut. Harald, du hast die 2-Minuten-Grenze erreicht. Als erster heute übrigens, Applaus dazu. Das war mein Ehrgeiz. Als Moni alles gesagt, dann Gerd, bitte. Das meiste ist schon gesagt, aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil die Frage ja auch immer wieder aufkommt, etwas allgemeiner. Sind Anträge oder Gesetzentwürfe zulässig? Die Frage haben wir gestern auch diskutiert. Oder können die überhaupt so eingebracht werden? Zulässig ist alles, was nicht rechtswidrig ist. Und wenn der Gesetzgeber tätig wird, bemisst sich die Rechtswidrigkeit eben vorrangig an der Verfassung. Oder um es noch ein bisschen plastischer zu sagen, nehmen wir mal an, die Landtagsverwaltung oder die Mehrheit der Fraktion würde sagen, wir lassen diesen Antrag nicht zu, weil wir den für verfassungswidrig halten. Und die Piratenfraktion würde dann vom Verfassungsgerichtshof dagegen klagen im Wege eines Organstreitverfahrens. Wie würde dann der Verfassungsgerichtshof voraussichtlich entscheiden? Und da will ich einfach mal bei dem, wie bei vielen anderen Anträgen sagen, er würde sagen, dass die Verwerfung eines solchen Antrags rechtswidrig wäre, weil was hier drin steht, ist nicht verfassungswidrig oder es ist nicht strafbar. Und es gab auch nicht eine Gewaltenteilung ein, weil eine Fraktion des Landtags sich ja mit Kompetenz und der Verfahrensregelung des Landtags beschäftigt. Also wird da nicht in den Bereich eines anderen Verfassungsorgans eingegriffen. Der guten Ordnung halber will ich aber auch nochmal unterstützen, was Monika und auch Harald gesagt haben. Ich finde es einmal, es gibt eine Geschäftsordnungskommission und ich finde es mehr als ungeschickt, wenn man jetzt hier wieder sozusagen dazwischen haut und bevor die Beratungen da zum Abschluss sind oder ohne, dass wir vielleicht der Nico Michaelis, der ja da drin ist, der jetzt nicht da, ohne dass wir wissen, was dort alles schon behandelt worden ist oder nicht behandelt worden ist oder was dort beschlossen worden ist, jetzt dazwischen zu gehen und zu sagen, wir stellen jetzt einen solchen auch zum Teil sehr detaillierten Antrag, fände ich falsch. Soll aber nicht heißen, dass wenn am Ende solcher Beratungen und am Ende von Entscheidungen dann Dinge herauskommen, auch en Detail, die eigentlich im Ältestenrat irgendwo gehören würden, die aber dann sozusagen doch den politischen Zielen der Piratenfraktion widersprechen, dann kann man das auch, finde ich, in den Landtagsantrag packen. Ne? Warum soll man das nicht machen? Es gibt auch noch ein paar Sachen, die finde ich redaktionell nicht so geglückt, zum Beispiel arabisch drittens, Ausnahmen bilden nur Dokumente, die der Geheimhaltung unterliegen. Das klingt so ein bisschen nach einem Zirkelschluss. Was ist denn also Ausnahmen von der Veröffentlichung. Und der Geheimhaltung unterliegen Dinge, die nicht öffentlich sind, also wird etwas nicht veröffentlicht, was nicht öffentlich ist, finde ich zumindest redaktionell noch verbesserungsfähig oder präzisierungsfähig. Und von daher wäre halt die Frage, ob der jetzt tatsächlich so eingebracht werden soll, beziehungsweise welche Teile dann auch in der Form, in der redaktionellen Abfassung davon eingebracht werden sollen. Danke, Gerd. Es bewahrheitet sich immer. Der nachfolgende Redner redet genauso lange wie der vorhergehende. Ich habe jetzt leider nicht mitgekriegt, wer von euch beiden zuerst, wer will zuerst? Ulrike, bitte. Jetzt kommt natürlich wieder der Jurist mit der dogmatischen Klatsche. Bisschen also, näher ans... Ich würde es so eigentlich nicht machen, weil ich wurde ja nun in der Referentenrunde gebeten, mal drauf zu gucken. Und, okay, danke schön. Und habe also mal in die Geschäftsordnung geschaut und die hat so ein paar Anlagen und die Anlage 5 regelt die Archivordnung. Und die Archivordnung befasst sich im Prinzip mit dem, also damit, womit sich dieser Antrag auseinandersetzt. Im Prinzip geht ihr auch zu auf Paragraph 7 und auf Paragraph 11 und auch auf Paragraph 55 Absatz 7 der Geschäftsordnung in Verbindung mit der Archivordnung. Tut mir leid, also wenn... Ja, aber wenn man, ihr wollt das bitte ausreden lassen, danke. Genau. Also wenn man diese Sachen ändert, wir wollen das sehen, das soll so veröffentlicht werden, das soll so gemacht werden, dann zielt ihr mit dem Antrag, mit dem Wunsch im Prinzip darauf hin, dass diese Vorschriften der Archivordnung geändert werden. Und da kommt ja dieser Ältestenrat und diese Geschäftsführung ins Spiel. Das ist die Sache mit diesen Vorschriften. Was ich sicherlich nicht schlecht und möglich finde, ist zu sagen, wir wollen diese Gutachten haben, die sollen veröffentlicht werden. Das wäre dann ein Antrag, den man so abstrakt, wir fordern die Landesregierung auf, die Gutachten zu veröffentlichen. Aber zu der Veröffentlichung der Gutachten muss man auch eins sagen. Auf dieser Homepage des Landtages gibt es eine Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung, die genau der Gewaltenteilung geschuldet ist. Weil nämlich der Landtag nicht sagen kann, los Landesregierung, ich will jetzt das und das. Die sind eigenständig nach 20 Grundgesetz und sie haben eine Vereinbarung getroffen. Was geben wir raus? Wie arbeiten wir zusammen? Und dann müsste man eben einen Beschluss machen, indem man darauf hinwirkt, dass an dieser Vereinbarung was geändert oder dass etwas herausgegeben wird. Oder die Ausschüsse, die mit den Themen befasst sind, die können ja nach 58 Geschäftsordnung sagen, ich möchte gerne hier das und das haben und bekommen es dann auch. Das wäre auch der indirekte Weg da. Dankeschön, Ulrike. Simone, bitte. Ich wollte die Antragsteller fragen, ob es vielleicht jetzt wegen der Kurzfristigkeit, glaube ich, bis 14 Uhr haben wir Zeit, möglich ist, dass da das ja jetzt wohl hier ziemlich diskutiert wird, dass das einfach getrennt wird, dass wir den Antrag nur auf Veröffentlichung der Gutachten stellen und den ganzen anderen Rest rausnehmen. Nein, ich habe Rest verstanden. Kai, dann Marbo. Also um das kurz aufzugreifen, es waren ursprünglich zwei Anträge. Also ich habe tatsächlich ursprünglich zwei Anträge geschrieben und habe dann gedacht, ach, what the hell, ich packe die zusammen, ist ja alles der gleiche Tenor. Hat nicht geklappt, sage ich mal, ja, ist korrekt. Ist aber auch kein Problem, das jetzt auseinanderzureißen. Ich fand die Diskussion dazu jetzt sehr spannend und ich würde tatsächlich das Ding jetzt erstmal zurückziehen und so wie ich das jetzt gehört habe, die Ulrike und den Gerhard da um Mithilfe bitten, weil das schon sehr detailliert war, was da gekommen ist. Der Matthias ist dran. Ja, also diese Archivordnung ist immer so gut, wie sie befolgt wird. Da stehen unter anderem Sachen drin, dass bei schriftlicher Vorlage die Ausschüsse und die Mitglieder 3 Tage vorher zu informieren sind. Da stehen noch mehrere Sachen drin, die so ohnehin auch nicht befolgt werden. Also wenn wir uns dann auf die Archivordnung beziehen, dann würde ich den Antrag allerdings um einiges ausweiten wollen, weil das, was hier drin steht, was Frau Kraft und Frau Gödecke unterschrieben haben aus 2012, das entspricht natürlich nicht mehr der Realität. Und wenn es dann darum geht, dann würde ich an der Stelle einfach nochmal sagen, dann können wir es auch nochmal ganz überarbeiten und Bezug nehmen auf die Archivordnung. Danke, Matthias. Weitere Wortmeldung? Ja. Harald Dalmoni. Also ich mache den pragmatischen Vorschlag jetzt, hier geht es ja um politischen Antrag fürs Plenum, nur diesen politischen Antrag fürs Plenum zu stellen, der sich mit der Forderung der Veröffentlichung der Gutachten an die Landesregierung richtet. Das wären die Punkte im Sinne von Kai, die Punkte, der Landtag beschließt 1 bis 6, die sind aus meiner Sicht relativ eindeutig an die Landesregierung gerichtet, mit Ausnahme von 3, wo Gerhard vorhin ein paar Ausführungen zu gemacht hat. Dann, also da könnte, das könnte so übernommen werden. Das könnte im Text ebenso bereinigt werden. Es lässt sich leicht auseinanderhalten. Und ich würde auch darum bitten, im dritten Absatz, selbst der Abgeordnete Rainer Priggen ist nicht abstreitend, das schlicht rauszunehmen und dann den Satz danach so umzuformulieren, dass für die Grundlagen des politischen Handelns das Recht auf Information und tralala. Ne? Also dann wäre der Antrag recht unaufwendig und schnell abänderbar und alles andere ist dann Geschäftsordnung, Landtag in einem dritten oder vierten Schritt. Moni, bitte. Ja, nur zur Information, das ist genau der Punkt, an dem wir gerade dran sind. Ulrike und Nico Michaelis und Gerhard, wo es um Datenschutz und wo es genau diese Geheimhaltungssachen und diese ganzen Sachen geht. Also das ist genau das, was bei uns im Moment im Arbeitskreis Geschäftsordnung auf der Tagesordnung steht. Danke, Moni. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Kai, willst du den Antrag jetzt komplett zurückziehen oder möchtest du den ersten Teil, so wie von Simone angeregt, stellen? Also ich meine, die Gutachtengeschichte ist, glaube ich, sehr unkritisch. Ja, ich habe das ganze Ding unkritisch gesehen, aber ist okay. Ja, kann man machen. Dann. Also stellen wir dann... Transparenz, der Link ist ja drin zum Pad. Ihr bereitet jetzt also kurzfristig den Antrag vor. Macht das so wie besprochen, den einleitenden Text, Absatz 1, 2 und 3 mit der Streichung, die Harald gerade angesprochen hatte und die Punkte 1 bis 6 mit Ausnahme von 3. Also ich sag mal, wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wenn du was zusammengeschrieben hast. Würde ich für sinnvoller halten. Schickst du mir trotzdem einen Padlink? Genau. Oder worin willst du jetzt arbeiten? Willst du jetzt im D-Pad weiterarbeiten? Nee, ich mach das oben in einem Word-Dokument, weil das ohnehin es muss ja auf diese Form gebracht werden. Wir machen das dann nach der Mittagspause, greifen wir das dann nochmal auf. Dann hast du jetzt eine gute Stunde da Zeit, das umzuformulieren. Matthias, wir sind ja nach 12, haben wir wieder einen öffentlichen Teil. Reicht dir das? Stunde? Super. Dann würde ich das jetzt an der Stelle nicht abstimmen lassen, sondern allen die Möglichkeit geben, sich das gleich nochmal anzuschauen, damit man auch weiß, über was man abstimmt. Fände ich persönlich besser. Gibt es da Gegenmeinungen zu oder wollt ihr da jetzt eine Carte Blanche verteilen? Sehe das nicht der Fall. Dann haben wir in Zeile 128 die Abstimmung über den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. WestLB-Antrag in Klammern, Entwurf des gemeinsamen Antrags mit Link dazu in ein Pad. Ich befürchte, das war Dietmar. Diese Befürchtung trifft zu. Es ist ja schon einiges dazu geschrieben.